Seele geküsst, hab auf dem heiligen Stuhl gethront, hab mich vor dir versteckt, hinter dem Mond gewohnt. Da ist das Feuer wieder, es flammt neu auf in mir. 10.000 Liebeskriege. Lass mich dein Rosenkrieger sein, ich bin ein großer Sieger. Setz mir den Rosenkranz aufs Haupt, öffne dein schwarzes Mieder. Dornentanz, Dornentanz. Ich hab so lange gewartet, hab dich auf Knien angefleht, hab mich nach dir verzehrt, du hast dich umgedreht. Da ist das Feuer wieder, diesmal gehörst du mir. Ein Heer von roten Rosen salutiert vor dir, salutiert vor dir. Lass mich dein Rosenkrieger sein, ich bin ein großer Sieger. Setz mir die Dornenkrone auf und schließe deine Lieder. Dornentanz, Dornentanz. Heut Nacht ist Dornentanz. Dornentanz. Ich hab dich angefleht, hast mir dein Herz verwehrt, du hast dich umgedreht.